lachen. Es wird ertönen, du kannst es ahnen. Bricht durch ihr Schweigen neue Bahnen. Es beschwört des Volkes Heiligkeit, zerbricht den Bann der Herrscherzeit.